Kundgabe 6083. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1954. Glaubenskampf. Verleugnen Gottes. Ende. Die Zeit steht euch bevor, wo ihr vor die Entscheidung gestellt werdet, mich und meinen Namen zu bekennen vor der Welt. Und es wird dies so vor sich gehen, dass ihr alle entsetzt sein werdet über die Brutalität der Menschen, die meinem Gegner hörig sind, was darin zum Ausdruck kommt, dass sie gegen mich offensichtlich vorgehen. Die Form des Glaubenskampfes, den ihr zu erwarten habt, ist euch jetzt kaum vorstellbar, weil die Erde seit ihrem Bestehen etwas derartiges nicht erlebt hat. Denn zu jeder Zeit war unter den Menschen ein Glaube vorhanden an ein höheres Wesen, dem die Menschen unterstehen. Und dieses Wesen wurde angebetet, wenngleich sich die Menschen zumeist eine falsche Vorstellung machten von jenem Wesen und dadurch eine Art Vielgötterei entstand, immer aber einem Gott die Ehre gegeben wurde von Seiten der Menschen. Und die Streitfrage war nur immer, welcher der vielen Götter der rechte Gott war, wenn man nur einen Gott gelten lassen wollte. Der Kampf, der aber nun entbrennen wird, geht um das völlige Ausrotten von Glaubenslehren an ein Wesen, das eben nur durch den Glauben anerkannt wird. Dieser Glaube an ein höheres Wesen soll ausgerottet werden. Es wird der Glaube an sich als der Menschheit unzuträglich hingestellt, dem darum der Kampf gilt mit aller Schärfe. Man sucht wissenschaftlich alles in der Schöpfung zu erklären und begründen, eine erschaffende Macht aber auszuschalten, also sie gänzlich zu leugnen. Man will ein anderes gedankliches Niveau schaffen für die Menschen, und so wird von ihnen rigoros verlangt, alles bisherige Denken und Wissen aufzugeben und dieses offen vor den Mitmenschen zu bekräftigen. Es wird also klar und unmissverständlich mir selbst der Kampf angesagt von meinem Gegner, der sich nur der Menschen bedient, um sein Ziel zu erreichen, mich aus den Herzen der Menschen zu verdrängen. Es geht nicht um den Sieg einer Geistesrichtung über die andere. Es geht nicht um das Reformieren einer Lehre. Es geht nur um den Glauben an mich, der ich als Erlöser Jesus Christus anerkannt werden muss, wollet ihr Menschen selig werden. Und ihr sollet nun mich verleugnen. Ihr sollet euch entscheiden für mich oder für meinen Gegner. Diese Forderung wird an euch Menschen gestellt werden und dieser sollet ihr nun Widerstand leisten. Ihr sollet offen euch bekennen für mich. Ihr sollet furchtlos euch auf meine Seite stellen und dadurch den Beweis liefern, dass ihr zu den meinen gehört, die mir treu bleiben bis zum Ende und die ich holen werde in höchster Not. Es ist dies das Ende, wenn mein Gegner offensichtlich gegen mich selbst vorgehen wird. Dann ist die Stunde des Gerichtes gekommen, denn dann übersteigt er die Grenzen seiner Befugnis und dann greife ich ein und setze ihn gefangen. Dann tritt meine Macht und Kraft und Herrlichkeit hervor und übt Vergeltung nach Recht und Gerechtigkeit. Amen.